Die Fakten sprechen für sich. Deutschland gilt heute als Smartphone-Land. Laut den aktuellen Studien beläuft sich die Zahl der Smartphone-Nutzer auf rund 57 Millionen, was etwa 81% der Gesamtbevölkerung ab dem 14. Lebensjahr entspricht. Jüngere Kinder sind in den Studien nicht erfasst, auch wenn sie ein Smartphone besitzen. Und gerade die jungen Handybesitzer werden immer mehr. Wenn man dabei den Prognosen Glauben schenken darf, soll die Zahl der Smartphone-User bis zum Jahr 2023 auf rund 69 Millionen steigen. Bemerkenswert ist dabei, dass die aktive Nutzung des Smartphones gleichermaßen auf alle Altersgruppen zutrifft. Eine Ausnahme bildet hier einzig die Seniorengruppe 70+, unter denen nur etwa 17% überhaupt ein Handy besitzen. Lässt sich vielleicht auch statistisch ermitteln, zu welchem Zweck und wie lange wir das Smartphone normalerweise nutzen? Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt etwa 2,1 Stunden pro Tag. Dabei ist jeder Vierte der 18- bis 29-Jährigen über 4 Stunden täglich online. Generell lässt sich bei fast allen Kategorien beobachten, dass sich gerade diese Altersgruppe besonders aktiv mobiler Geräte bedient. Zu den Hauptfunktionen zählt natürlich die Kommunikation. Wenn eine Nachricht eingeht, scheint die Reaktionszeit der Nutzer aber unabhängig vom Alter in etwa gleich zu sein. Jeder Zweite antwortet innerhalb von 5 Minuten.